WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute, wie jeden Dienstag. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Uwe. Und Uwe ist 46. Guten Morgen, Uwe. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Ja, ich verfolge deine Sendung ja schon über Jahre. Ja. Und ich habe viele Versuche gestartet, eigentlich mal bei dir durchzukommen. Ja. Vieles Mal, es sind mir nicht geklickt, und weil ich auch ein bisschen Angst davor hatte, eigentlich mal live im Fernsehen zu sein. Ja. Aber diese Chance will ich heute mal nutzen, ja, weil ich einfach mal diese Probleme, die ich habe, einfach mal kundzutun, mhm, weil ich einfach, ich muss mal so sagen, ich habe es einfach leid, ich möchte nicht mehr, ich habe einfach keine Lust mehr aufs Leben, ich bin so oft enttäuscht worden, ich bin selber auch viele dran schuld an meiner mystischen Lebenslage, ich habe auch viele Unterstützung erfahren von Behörden, Ämtern, mhm, und meinen Eltern und Freunden. Momentan ist es einfach so, dass ich einfach keine Kraft mehr habe. Mhm. Ich habe in 2 Wochen Geburtstag. Ja. Und ich möchte es einfach nicht mehr erleben. Weil meine Familie lass mich mal was fragen. Ja. Du sagst, dass du keine Kraft und keine Lust mehr hast zu leben. Liegt das auch daran, dass du vielleicht eine Erkrankung, eine schwere Erkrankung hast? Nein, also momentan keine körperlichen Beschwerden. Keine körperlichen Beschwerden, sondern du bist seelisch sehr. Seelisch. Ich bin fast 20 Jahre auf der Straße. Ich bin obdachlos seit über 20 Jahren, habe seit 14 Tagen eine Wohnung. Und weiß mit mir nichts anzufangen. Du hast seit 14 Tagen eine Wohnung, nach 20 Jahren Obdachlosigkeit. Wie kam denn das? Nach 20 Jahren, ja. Gut, sind private Sachen, aber wie gesagt, ich habe damals, meine Frau hat sich von mir getrennt, wo mein Sohn 2 Jahre alt war, und ich habe die Trennung nie verkraftet, und ich habe einfach die ganzen Jahre immer versucht, Kontakt zu ihm aufzubauen. Ich habe es nicht geschafft, vom Alkohol wegzukommen. Bin nicht von der Straße runtergekommen, habe es nie geschafft, irgendwo Halt zu fassen. Ich unterbreche immer mal so ein bisschen, Uwe, dann verstehen wir das besser. Also 20 Jahre obdachlos. Du hast große Alkoholprobleme gehabt und hast sie immer noch. Ja. Ja. Da gibt es ein Kind, das du gerne hättest sehen wollen, aber das hast du bis heute nicht gesehen? Ja, ist 93 am 6. Februar geboren, der Tobias. Ja. Sind damals nach Bayern weggezogen, und ich habe versucht, über die Schwiegereltern und über die Schwester, es war immer Kontakt, und er hat gesagt, wenn du deine Alkoholprobleme in den Griff kriegst, können wir mal drüber reden, aber ich habe es halt nicht geschafft. Also du hast ihn bis heute nicht gesehen? Nein, ich bin Schwerstalkoholiker. Ja. Das heißt, Schwerstalkoholiker, wie viel trinkst du am Tag? 2 Flaschen hochprozentigen, also oben Whisky. Heute auch schon? Ja, brauche ich noch 2 Flaschen getrunken. Ja. 2 Flaschen Whisky. Mhm. Sind sonst noch schlimme Sachen in deinem, ich meine, das ist alles schon schlimm genug, sind sonst noch schlimme Sachen in deinem Leben passiert? Ja. Was denn? Sehr viel. Was war denn das für dich das Schlimmste? Wo ich in der ersten Klasse in die Schule vergewaltigt bin. Bitte? Wo ich in der ersten Klasse in der Schule vergewaltigt worden bin. Du bist in der Schule vergewaltigt worden? Mit 6 Jahren. Ja. Von wem? von einem Mitschülerort, großer Bruder. Ist das einmal passiert? Ja. Mein Vater ist schwerst Alkoholiker gewesen. Wir sammeln ja jetzt mal eben, also das ist ja auch, das ist in der Tat etwas sehr Schlimmes. Was, sag doch vielleicht mal in Stichworten, damit ich mir so einen Eindruck machen kann, was noch Schlimmes passiert ist im Leben. Ich habe einfach nur das Schlechte kennengelernt. Bitte? Ich hatte nie Freunde. Ich hatte nie eine Kindheit, hatte ich nicht. Ich wurde von klein auf und hat sich das Leben durchgezogen. Ich habe versucht, das irgendwo kompensieren. Uwe, du musst ein bisschen deutlicher sprechen, das verstehe ich. Ich hab's versucht zu kompensieren. Ich habe versucht, das Leben so gemacht. Meine Schule, meine Ausbildung, mein Beruf, aber ich war nie beziehungsfähig. Ich habe damals die Freundin kennengelernt, die Frau, ja, mit der ich auch dann die Partnerschaft eingegangen bin, das Kind bekommen habe, aber ich war nie fähig in der Beziehung. Bist du in Konflikt mit dem Gesetz auch mal gekommen? Eigentlich immer. Eigentlich immer? Ich war immer, aber auch schon frühzeitig auf Konfrontation aus, weil ich auch mit der Gesellschaft damals nicht einverstanden war. Und ich hatte damals politische Probleme, ich hatte Privatprobleme im Elternhaus. Also du hast... Du sagst, du warst auf Konfrontation aus. Das heißt, du warst gewalttätig früher? Nein, aber ich war politisch sehr motiviert und hab dann mit den Missständen. Und dann hab ich immer gesagt, halt die Schnauze, du kommst im Knast. Und dieses Trick habe ich versucht, warst du mal im Knast? Ja, voriges Jahr. Voriges Jahr? Warum konkret? Ein halbes Jahr. Ich war in der Wohnungssuche und da kamen 4 Kripo-Beamte und haben mich festgenommen, weil ich angeblich eine junge Frau vergewaltigt haben soll in Altenburg. Und habe gesagt, okay, ich komme mit und war in Haft die 6 Monate und habe gesagt, ich war es nicht. Ich habe mit der Frau nichts zu tun. Moment mal, ich halte nur fest, du warst ein halbes Jahr in Haft und man hat dich Untersuchungshaft und man hat dich der Vergewaltigung verdächtigt. Ja, die Frau, die junge Frau hat das erfunden. Und ich habe am 25. März die Verhandlung gehabt und am Landgericht und dann wurde die Frau verwirrt, dass sie eine Falschaussage gemacht hat, dass alles erschlug und erlogen war. Also die Frau hat falsch ausgesagt. Das war eine freigefundene Geschichte. Ja. Freigefundene Geschichte und du bist wieder freigesprochen worden. Oder rausgekommen und das ist, hat sich erledigt. Ich bin freigesprochen worden an dem Tag, ja. Mein Gott, Uwe, da kommt ja wirklich enorm viel zusammen, was du mir jetzt nur mal so an ein paar Beispielen genannt hast. Da kann ich mir schon vorstellen, dass du fertig mit dem Nerven bist. Das Problem ist, seitdem ich aus Haft entlassen worden bin, kann ich nicht mehr schlafen. Ich bin von 24 Stunden, 22 bis 23 Stunden wach. Ich lege mich dann hin und schlafe ein und nach unendlich langer geschlafener, gedachter Zeit wache ich auf und stelle fest, dass ich gerade mal 60 Minuten geschlafen habe. Hast du im Moment irgendeinen nahen Menschen um dich herum? Nein. Du bist ganz alleine? Ja. Du bist ganz alleine jetzt in der Wohnung und bist schwerst alkoholabhängig. Ja. Da ist ja das Erste, Uwe, lass mich sagen, alles, was du gesagt hast, ist schlimm und schwierig. Aber das Hauptproblem ist dein Alkoholismus und deine Alkoholsucht. Ja. Du musst in eine Klinik. Ich muss sagen, ich hab versucht, die letzten 20 Jahre, ich habe mehrfach Entgiftung, Therapien, Wohnheime, Entzugssymptome. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe über längere Zeit, ich habe auch kein Problem damit, ein halbes Jahr nichts zu trinken. Würdest du es denn noch mal versuchen wollen? Nein. Nein. Nein. Aber das ist der einzige Schlüssel zu einem besseren Leben, wenn du vom Alkohol wegkämst. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ich möchte es nicht, weil vor einigen Jahren ist mein Bruder gestorben. Ich habe sehr viele Freunde verloren, die am Alkohol verstorben sind. Mhm. Und ich habe es einfach die Kraft nicht mehr. Es gibt ja die Kraft. Ich war vor circa 6 Wochen in Gera in einer Einrichtung, um den Alkoholentzug zu machen, weil ich schwerste körperliche Entzugserscheinungen hatte, mit Herzbeschwerden, Herzrhythmusstörung, Herzstörung, Kreislaufstörung. Ich habe einen Notarzt gerufen, habe gesagt, ich muss mich behandeln lassen, weil ich habe gedacht, ich kratze ab. Aber du warst dann nicht lange da? Nein, aber ich habe festgestellt, dass vor Ort das einfach nur ein schlechtes Spiel ist. Uwe, lass mich mal was ganz anderes fragen. Es gibt ja noch, dein Kind, das du hast, lebt irgendwo, aber du weißt nicht, wo es lebt. Oder weißt du, wo es lebt? Ich habe, mein Sohn Tobias hat in Neumann-Oberpfalz gewohnt. Er hat am 6. Februar Geburtstag gehabt, habe ich die Schwiegereltern angerufen und die haben gesagt, dass sie weggezogen sind. Ich war hier in Schmölln. Und habe ihn eingenommen, gehört und nachgefragt. Uwe, ich verstehe, Uwe, ich kann dich im Moment wirklich akustisch nicht verstehen. Ich habe vorhin nur so weit verstanden, dass man dir gesagt hat, solange du Alkohol trinkst, gibt es keinen Kontakt zu dem Sohn. Stimmt das? Ja. So. Von ihrer Mutter her. Von der Mutter her. Von Tobias. Aber er ist 21, Emil, er hat ja irgendwann auch mal das Recht zu erfahren. Natürlich. Wer sein leiblicher Vater ist. Uwe. Lohnt es sich denn nicht, für den Sohn nochmal einen Anlauf zu machen? Ich weiß nicht, wie er reagieren wird, wenn er erfahren wird, wer sein Vater ist. Ja, aber wenn er erfährt, dass der Vater ein schweres Leben hatte und dass der Vater mit größter Kraftanstrengung es jetzt geschafft hat, vom Alkohol wegzukommen, wird er beeindruckt sein. Das kannst du mir glauben. Wenn du dich schon aufgegeben hast, gib dich noch nicht auf für deinen Sohn. Mach es noch, versuch es noch einmal. Ich habe einige Male den Versuch gestartet. Ich bin vor Ort gefahren. Ja, ich weiß, ich hab's verstanden. Wir wollen nicht in die Vergangenheit gucken. Wir wollen nach vorne. Ich bin eingefahren. Aber ich schäme mich einfach auch dafür. Ich schäme mich dafür, so wie ich bin. Ja. Und ich habe einfach Angst davor, dass er mich nicht so akzeptiert und dass er sagt, okay, Uwe, dann lieber nicht. Nein, aber ich sag's nochmal, du brauchst dich nicht zu schämen, du könntest sogar sehr stolz sein, wenn du jetzt nochmal einen Anlauf machst und es dann vielleicht schaffst. Ich möchte, dass meine gute Psychologin im Hintergrund dich jetzt noch eingehender berät. Und ich bitte dich sehr, sehr aufzulegen und sehr, sehr dann wieder ans Telefon zu gehen, wenn sie anruft. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn du jetzt sterben willst. Du hast einen Sohn, verdammt nochmal. Du hast ein hartes Leben. Das verstehe ich. Ich verstehe, ich nehme auch sehr ernst, was du sagst. Das kannst du mir glauben. Aber ein Funken Kraft und Willen ist noch in dir. Hol diesen Funken raus für dein Kind. Mach es. Ich verfolge deine Sendung viele Jahre. Ich finde dich als Persönlichkeit, als Mensch hervorragend. Ich finde dich so einfühlsam. Du bist gerecht. Du bist ein Mensch, der auch zu seiner Sache steht, der auch ein Hintergrundwissen hat, der auch eine Persönlichkeit darstellt. Ich finde es einfach. Ich möchte mich einfach nur dafür entschuldigen, dass ich in dieser Verfassung nicht artikulieren. Aber ich möchte nur einmal betonen, dass ich dich viele Jahre schon in der Sendung verfolge und ich finde dich einfach spitze. Ich finde einfach deine Loyalität. Uwe, ich danke dir sehr für die guten Worte. Und du brauchst dich hier wirklich nicht schämen. Dir geht's dreckig und wenn es einem dreckig geht, dafür muss man sich nicht schämen. Aber ich bitte dich jetzt sehr aufzulegen und dann wieder ranzugehen, wenn meine Psychologin anruft. Sollen wir es so machen? Ist noch von mir. Gut. Alles weiter im Hintergrund und von mir aus viel Glück und alle Kraft der Welt wünsche ich dir. Bitte leg jetzt auf. Alles Gute, Uwe. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Und ich bin jetzt verbunden mit Tina und Tina ist 33. Guten Morgen, Tina. Hallo Tina. Tina, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich dir gerne erzählen möchte, dass ich immer den entweder einen Schlagmann kennenlerne oder den anderen Schlagmann. Und ich finde das so faszinierend. Wie ist denn der eine Schlagmann? Wie ist denn der eine Schlagmann und der andere Schlagmann? Also der eine Schlagmann ist, dem das ziemlich, oder wie dein Kollege am Telefon so gerne sagte, der eigentlich nur Sex möchte. Mhm. Und der andere Schlagmann ist, den lerne ich kennen, kenne den Tag und dann möchte der mich gleich heiraten und an sich binden. Für immer und ewig. Aber die zweite Variante ist doch ganz putzig. Naja, aber wenn man sich doch erst einen Tag kennt, ja, ist es mir ein bisschen schnell. Ja, das finde ich allerdings auch. Wirklich? Ja. Du gerätst nur an diese beiden Varianten wirklich, von Männern? Ohne Witz. Und es ist gerade heute wieder so. Und dann und das Ding ist ja, dass sich dann wieder der Kreis schließt, dass wenn man dann doch mit beiden mal spricht, zum Schluss, warum das jetzt vielleicht nicht klappt, weil der ein oder andere dann gesagt hat, das sollte man mal besser lassen, sind beide wiederum diejenigen, die sich nach einem gewissen Abstand von ein paar Tagen, Wochen oder mindestens einem halben Jahr wieder bei mir melden und sagen, Tina, du hattest vollkommen recht, das geht so nicht, ich muss zu dir zurückkommen. Ja, aber dann könnte sich die Sache doch auflösen. Ja, irgendwie schon, aber es hat ja schon dann irgendwie so seine Gründe, warum man sich dann irgendwie nicht findet. So, weil ich will ja keinen Mann, der eigentlich nur Sex von mir möchte und alles andere ist ihm scheißegal. Und du willst doch keinen Mann, den du sofort heiraten sollst. Richtig. Man muss doch mal vernünftig auch irgendwie sich eine Basis schaffen können. Natürlich. Du bist ja 33 Jahre alt. Das heißt, da liegt schon so ein gewisser Erfahrungswert hinter dir. Absolut. Und es war kein einziges Mal so ein Mittelmann dabei. Nein. Also vielleicht mein erster Freund und der zweite vielleicht auch noch. Na, immerhin. Aber und wie lange bist du jetzt solo? Solo bin ich jetzt seit Januar. Seit Januar. Und ja. Warst wie lange mit der Person zusammen? Seit November. Ach so. Und was war das für ein Typ? Ja, das war auch so ein Typ, der mir gleich sagte, du pass mal auf, du bist die Frau, die ich immer gesucht habe und ich weiß absolut, ich werde dich heiraten. Und mit dir will ich, alt werden. So. Ne? Das, genau. Das meinen die dann als Kompliment und du möchtest dann ein bisschen weglaufen. Nee, der meinte das wirklich ernst. Ja, ja. Der ist auch schon irgendwie, also man ist ja dann auch immer so, dass man sagt, okay, ich will ja auch nicht jetzt immer gleich, die kennen sich alle nicht, man will ja auch nicht gleich irgendwie mit Vorurteilen und das gleich vergleichen, weil das macht man ja nicht und man vergleicht ja nicht mit dem Ex und ne. Mhm. Und deswegen ist man ja dann erst immer auch so ein bisschen, dass man sagt, ja komm, ne, das hast du jetzt mal nicht so gemeint und alles ist gut und aber nee, das hat er tatsächlich ernst gemeint und der ist auch aus meiner Wohnung nicht mehr raus, der hat am liebsten seinen Fernseher schon mitgebracht und hat ihn in meiner Wohnung platziert und kann man denn diese Männer, die dich gleich heiraten wollen und die scheinen ja offensichtlich dann sehr sehr beeindruckt von dir zu sein und sehr verliebt in dich zu sein, kann man die nicht ein bisschen wegbremsen, weil so schlecht? Ja, das habe ich probiert, aber mit dem Resultat, Ja? Dass er dann zum Beispiel gegangen ist. Ach so. Also, der wollte sich nicht wegbremsen lassen, sondern der wollte... Nee, der war dann quasi, der war dann halt so gekränkt und enttäuscht, dass ich ihm halt, dass ich ihn halt nach 2 Wochen ein bisschen ausgebremst habe und gesagt habe, du, ich möchte nicht so gerne, dass du deinen Fernseher in meine Wohnung stellst. Ich bin, weißt du, dass ich völlig platt bin? Dass ich kenne kaum so Kerle, die so drauf sind. Ja, das sagt man mir auch immer wieder, aber ich weiß nicht, warum die alle so. Ich kenne eher die Kategorie die Sexkerle, natürlich. Ja. Nicht? Mhm. Und die anderen auch, die es immer ein bisschen langsamer angehen lassen, die du eigentlich suchst. Ja, die kenne ich. Das ist doch ganz normal, oder nicht? Das also ist, ich meine, ab einem gewissen Alter. Völlig normal, ja, natürlich. Gerade. Danke. Das frage ich mich mittlerweile, weißt du? So, ich weiß gar nicht mehr, was so. Ja, wahrscheinlich bist du so eine, ich meine, du bist schon stimmlich sehr sympathisch. Wahrscheinlich bist du so eine tolle Frau, dass die entweder völlig radadoll sind und Sex mit dir haben wollen oder wirklich dich gleich vor den Trauertat zerren möchten. Ja. Daran wird es liegen. Du bist schuld. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich bin, ja, also ich finde das mittlerweile auch sehr, sehr lustig. Also es gab meine Zeit, da war ich echt frustriert, weil ich dachte, ich möchte gerne auch eine funktionierende Beziehung haben, wo nicht irgendwie entweder einer nur wegrennt oder irgendwie nur kommen will oder. Ich habe die Hoffnung. Also den Sexmann, den kannst du schwerlich umerziehen, dass der dich irgendwann auch tief und innig liebt. Wenn du auf Sex aus ist, wird das auch so bleiben. Okay. Ich habe aber die Hoffnung, dass der andere Typus dann, dass du da mal auf jemanden triffst, der dann vielleicht doch sich etwas bremsen lässt und ihr dann in Ruhe zueinander kommt. Das finde ich lustig, weil der Sexmann zuletzt, jetzt sich gerade bevor ich dich angerufen habe, hat der sich jetzt auch mal nochmal wieder bei mir gemeldet und wollte das nochmal klären. Ja, was heißt? Also den soll ich saugen lassen, meinst du? Ja, was heißt klären? Der wollte gerne nochmal mit dir schon eine Nacht verbringen. Nee. Das Ding ist, dass die Sexmänner, wenn das dann alles beendet ist, ach so, dann sind die ja der Meinung, sie hätten sich dann doch nicht verliebt. So ist das. Da ist aber jetzt guter Rat teuer, Tina. Ja. Sollte das mal abwarten, ne? Natürlich. Ja. Weil sowas habe ich noch nicht gehört. Es muss mit dem Teufel zugehen, dass nicht irgendwann auch mal ein Mittelmann, sage ich mal, der so in der Mitte liegt, auf dich zukommt. Ich würde das sehr begrüßen, wenn es den geben würde. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, es stehen 2 Männer vor dir. Einmal der Sexmann und der Heiratsmann. Und du müsstest dich entscheiden. Tina, bitte entscheide dich jetzt. Auf wen würde die Wahl fallen? Wenn ich beide noch nicht kennen würde? Ja, und die beide aber attraktiv fändest? Oh mein Gott, das ist für mich ganz schwierig, weil ich weiß gar nicht, ob ich heiraten will. Weißt du? Also irgendwie bestimmt schon, aber ich fühle mich immer nach so einer kurzen Zeit, also nach dieser sehr kurzen Zeit, die ja immer da ist, fühle ich mich halt so, ich bin 33 Jahre Single, Domian. Da kann man mir doch nicht nach einem Tag sagen, so, jetzt lege ich dir die Ketten an. Ja, natürlich. Und weißt du, also das finde ich ganz schwer. Ich würde mich da für beides dagegen entscheiden. Innerhalb dieser 33 Jahre, also natürlich von die Kindheit und Jugendzeit mal abgezogen, wie viele Beziehungen hattest du überhaupt? Naja, also es eben... Ich sag dazu halt immer so Beziehungsversuche, weil es ist ja schon so, dass ich gerne eine Beziehung möchte. Ja. Und es waren so einige. Also ich habe keine wirklich lange Beziehung geführt. Nee, also die längste war vielleicht mein erster Freund mit einem Jahr. Ja. So, und danach waren das alles so 3, 4, 5, vielleicht mal 8 Monatsgeschichten irgendwie. Gibt es denn in dir so einen Hauch, so einen Tick? Bisexualität? Nee. Ich wollte gerade fragen, versuchst du mal mit einem Mädel. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, aber da bin ich noch nicht. Gut, vielleicht in 10 Jahren, wenn das überhaupt nicht mehr klappt mit den Männern. Ja, wer weiß. Dann, ach Tina, ich bin guter Dinge, du bist so nett. Das wird sich fügen. Das wird sich fügen. Gebe ich die Hoffnung mal noch nicht auf. Nein, überhaupt nicht. Sei guten Mutes und freu dich, dass demnächst mal ein Mittelmann kommt. Absolut, nennen wir ihn Mittelmann. Okay, ich glaube fest dran. Also gut, viel Glück, Tina. Ja, Tina. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben, was haben wir denn, 1.25 Uhr und jetzt der Themenhinweis für morgen. Morgen haben wir ja Themennacht und das Thema morgen Nacht heißt Schmutz. Ich möchte gerne mit euch über dieses große Thema Schmutz sprechen. Einmal gerne mit Leuten, die sich nie waschen oder selten waschen. Fast nie waschen, die vielleicht in sehr verschmutzten Wohnungen hausen oder hausen müssen oder hausen wollen sogar. die einen äußerst schmutzigen Job haben oder vielleicht auch mit einem Menschen, der obdachlos ist und deshalb im Schmutz zwangsläufig leben muss, vielleicht auch im Schmutz nach Lebensmitteln sucht oder nach Flaschen, um sich über Wasser zu halten. Ja, und Thema Sex und Erotik, gerne auch mit Leuten, die Schmutz in allen Varianten als Fetisch haben. Also Thema Schmutz morgen. Ihr könnt gerne per Mail euch schon anmelden, domian@wdr.de, oder ihr ruft morgen vor der Sendung an. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Thema Schmutz heute. Freitagnacht, und hier als nächstes ist der Stefan, und Stefan ist 25. Guten Morgen, Stefan. Hallo, hallo Domian. Stefan, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich von meiner Frau betrogen worden bin, über eine längere Zeit, fast ein Jahr mittlerweile nachweislich, dass ich jetzt hier sitze mit meinem dreijährigen Jungen und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? 2 Jahre. 2 Jahre. Und davon 1 Jahr betrogen, das ist eine lange Zeit. Ja. Wie ist es aufgeflogen? Ja, ich war Ostern, war ich in Sachsen-Anhalt gewesen. Wo warst du? In Sachsen-Anhalt. Ja. Und da habe ich mein Auto reparieren lassen, habe Verwandtschaft besucht etc. Und ich kam nach Hause am Karfreitag und da saß meine Frau irgendwie sehr, sehr bedrückt, sag ich mal, auf der Couch. Ich habe dann halt ganz klar gefragt, was los, ich das erzähle. Ja, da wurde mir halt ganz klar gesagt, dass nach 5 Jahren Gesamtbeziehung, 2 Jahren Ehe halt keine Gefühle mehr im Spiel wären. Ich habe mich da natürlich nicht mit zu viel gegeben, weil irgendwie hat mir da was nicht gepasst. Und jetzt immer nach und nach habe ich herausgefunden, wie gesagt, dass es mittlerweile schon eine neue Existenz mit ihr und ihrem neuen Freund gibt, dass das geplant wird, mir mein Kind wegzunehmen etc. Das also hat sie denn dann nach und nach das gestanden oder hast du es irgendwie anders rausgekriegt? Ja, also ich bin erstmal den Karfreitag, bin ich abends abgehauen, bin ich halt, um den Kopf frei zu kriegen, zu einem Kollegen gegangen und habe dann halt irgendwie, statt mein Handy habe ich ihr Handy mitgenommen, habe das dann irgendwie alles durchgeguckt und sehe dann auf einmal halt, was da alles drin steht. Ah. Ja. Und habe dann halt natürlich einen Tag später sofort zur Rede gestellt, was ich hier anmache, was ist hier los nach dem Motto. Und dann konnte sie natürlich nicht mehr weiter, als dann in gewisser Hinsicht das zuzugeben. Zu beichten, ja. Ja, und jetzt war das Problem. Das Heftige ist, dass das irgendwie seit dem Tag hört es nicht auf. Es kommt jeden Tag irgendwas Neues. Und egal was, es ist immer weiter zurück, also immer weiter zurück. Wie immer weiter zurück? Von der Beziehung, von unserer Beziehung, von unserer Ehe. Also. Ich hatte halt gedacht, dass es um Ostern nach dem Motto war. Mittlerweile bin ich ja fast 1 Jahr. Und ich sag mal, das hört einfach nicht auf. Wie, du bist mittlerweile auf 1 Jahr? Auf 1 Jahr, dass die mir fremd geht. Das sagt sie mittlerweile oder recherchierst du das? Beides. Also musst du sie aus der Nase alles rausziehen, was da los ist. Richtig, genau. Sie spricht nicht richtig. Genau. Was hast du denn da überhaupt konkret in dem Handy gelesen? Ja, dass sich eine neue Existenz aufgebaut worden ist, dass man mittlerweile schon plant, mir meinen Jungen wegzunehmen, etc. Das stand in dem Telefon? Im Handy, genau, richtig. Und man plant, dir den Jungen wegzunehmen? Richtig. Mir wurde die Polizei hier auf den Hals geschickt, weil ich angeblich mein Kind schlagen würde, weil ich mein Kind verwahrlosen lassen würde. Auf einmal stand die Polizei mitten im Raum, mein Junge kommt ängstlich hinter mir gerannt und Papa, Papa, was ist los? Ja, und dann hatte ich ihm halt gesagt, so, ich sag, die Polizei will nur gucken, was du für Bilder malst, und der Polizist hatte gut mitgeschaltet, ja. Und ich verstehe das noch nicht ganz recht. Ist denn deine Frau, ist die jetzt schon weg? Ja. Und das Kind ist bei dir? Das Kind ist bei mir, richtig, ja. Ganz bei dir? Also ich, wie gesagt, das steht jetzt alles noch in der Luft. Ich weiß ja gar nicht, so eine Situation hatte ich natürlich noch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber warum wird das nicht geregelt, dass das Kind jetzt zum Beispiel bei beiden ist oder dass ihr dann eine Lösung findet? Tja, also ich war jetzt beim Jugendamt gewesen, hatte da halt mal angefragt, was ich machen kann, in was für Richtung ich mich bewegen kann. Ja, und dann, ich weiß nicht, also man soll ja die Jugendämter oder überhaupt Ämter nicht schlecht reden, aber wenn man dann so einen Satz hört wie, da müssen sie sich einigen. Weiß nicht, was, wie soll man sich da einigen? Ich wundere mich, dass seine Frau weggeht ohne das Kind. Ja, genau. Vor allem, wie gesagt, bei der Polizei sagt sie, ich hätte das Kind geschlagen und was nicht alles. Also will sie das Kind schon dann zurückhaben? Richtig, ja, das ist. Gut, also da müsst ihr seid normal verheiratet, ihr habt beide Sorgerecht. Insofern müsst ihr da schon jetzt eine, da müsst ihr euch am Riemen reißen, abgesehen von allen persönlichen Verletztheiten und Kränkungen, dass ihr da eine gute Lösung findet. Aber lass uns das mal eben zur Seite legen. Du bist ja wahrscheinlich auch immer noch fassungslos, dass deine Frau überhaupt sowas gemacht hat. Oh ja. Welche Erklärung hast du denn, dass sie das getan hat? Keine. Aber sie hat eine Erklärung. Ja, anfangs waren es irgendwie die Vorwürfe, dass die Gefühle weg gewesen wären und dass man sich auseinandergelebt hat. Was sagst du denn dazu, wenn sie sagt, die Gefühle sind weg? Ich kann es nicht verstehen. Also weil bevor ich nach Sachsen-Anhalt gefahren bin, haben wir noch groß geplant und sowas. Und sie hatte kurze Zeit vor, hatte sie noch Geburtstag gehabt. Da haben wir noch über ein zweites gemeinsames Kind gesprochen und was nicht alles. Wie würdest du denn die Ehe beschreiben bis kurz vor Ostern? Also sie war nicht die einfachste, aber sie war gut. Nun nehmen Menschen ja Realität oftmals anders wahr. Das ist ja auch die Tragik oft in Beziehungen, dass jeder in seiner eigenen Wirklichkeit lebt. Hm. Und der andere das gar nicht so kapiert, wie wiederum die Gegenperson das Leben empfindet. Es kann ja sein, dass sie es wirklich ganz anders gesehen hat. Man kann ihr vielleicht vorwerfen, dass sie es dir nicht früh genug klar gesagt hat. Nein, das kann man ihr nicht vielleicht vorwerfen, das muss man ihr klar vorwerfen. Wenn sie ein Jahr schon was anderes hat nebenher laufen lassen. Aber das ist ja eine wichtige Frage. Wie oft hat sie denn diese Kritik schon geäußert? So gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht. Weil das ist genau das Problem gewesen, dass halt, wenn wir, ich sag mal, Auseinandersetzungen oder auch mal einen Streit hatten oder so, dann war es halt fast immer so, dass ich dann halt das Wort ergriffen habe und gesagt habe, pass auf, was ist los, lass uns darüber reden. Und irgendwie wurde es dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal, totgeschweigt wurde das dann. Also wäre es auch was anderes, wenn sie jetzt schon seit einem Jahr oder noch länger zu dir gesagt hätte, ich bin unzufrieden, es läuft nicht mehr richtig. Ja, das wäre was anderes gewesen. Das wäre natürlich, hätte dann wenigstens die Möglichkeit, ja, das zu ändern. Ja, genau. So hat sie dich ins Messer laufen lassen. Sag ja, eine Woche vorher, als ich losgefahren bin, nimmt sie mich noch am Arm, sagt, ich liebe dich, fahr vorsichtig und pass auf den Kleinen auf. Aber da hatte sie schon einen anderen Typ und. Da war sogar schon die Planung, wie sie mich aus der Wohnung rauskriegt. Du hast gerade gesagt, die haben sich sind dabei, sich eine Existenz aufzubauen. Was machen die? Also ich habe jetzt, wie gesagt, man durch Reden sagen, hören und durch Jugendamtberichte gehört, dass die mittlerweile eine eigene Wohnung hat. Dass sie mittlerweile anfängt, dann ihren neuen Freund damit mit meinem Sohn halt zusammenzubringen. Ja. Also, dass die eine eigene Wohnung hat oder dass die beiden eine eigene Wohnung haben? Die beiden. Zusammen. Richtig. Wie lange ist sie jetzt raus aus eurer Wohnung? Seit Ostersamstag. Ach, seit Ostersamstag. Und wie oft seid ihr in Kontakt? Wenn sie Zeit hat, wenn sie ihren Sohn sehen will. Das ist jetzt nicht allzu oft. Ja, wie oft habt ihr euch jetzt gesehen seitdem? Seitdem, wie oft haben wir uns gesehen? 3, 4, 5 Mal vielleicht, maximal. Was passiert dann, wenn ihr euch seht? Ja, meistens kommt vor eine kurze SMS oder ein kurzer Anruf. Ich möchte Leandro abholen oder, keine Ahnung, ich nehme ein paar Sachen raus nach dem Motto. Und dann versuche ich, bis zu einem gewissen Punkt habe ich natürlich immer noch versucht, mit ihr zu reden, halt, ne, die Ehe zu retten und alles. Aber mittlerweile ist es halt nur noch so, dass sie kommt in unsere ehemalige gemeinsame Wohnung rein, stillschweigend geht sie an mir vorbei, geht in das Kinderzimmer rein, zieht den Jungen an und nimmt ihn dann mit raus. Das ist natürlich alles ganz schrecklich. Ja. Was empfindest du noch für die Frau? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also momentan ist einfach nur Wut. Wut darauf nicht nur, dass das jetzt alles in den Raum gestellt wird, alles behauptet wird, sondern dass sie keinerlei Interesse daran gehabt hat, irgendwie dafür zu kämpfen, was wir uns aufgebaut haben. Ja, so wie du es jetzt schilderst, hat die sich schon vor einem Jahr, mindestens vor einem Jahr schon von dir verabschiedet. Ja. Und die hat offensichtlich wirklich überhaupt kein Interesse daran, dass es mit euch in irgendeiner Weise weitergeht. Kennst du den neuen Freund? Ja, ich durfte ihn vor ungefähr, also 2 Monaten ungefähr, durfte ich ihn abends oder nachts kennenlernen. Ich arbeite nur in der Nachtschicht und kam dann abends nach Hause und er wurde unter der Prämisse nach Hause gebracht, dass er mir angeblich preiswert Reifen bringen kann. Und ja. Achso, das hast du im Nachhinein so konstruiert, das war er. Und, das ist er, genau, richtig. Ja. Aber näher kennst du den Mann nicht? Nein. Nee. Gut, der Mann ist jetzt auch nicht wichtig. Wichtig ist sie, wie sie sich verhält. Wie verhält sie sich? Sie, wie gesagt, schickt mir die Polizei auf den Hals und will kommt mit Vorwürfen und nur Vorwürfen. Mhm. Aber ist in keinerlei Hinsicht irgendwie bereit, nach dem Motto irgendwo einen Kompromiss, irgendwo einen Punkt zu finden, dass es dem Kleinen gut geht. Das Schlimme ist ja wirklich, dass ihr nicht redet. Und das Jugendamt hat natürlich recht, dass ihr euch zusammensetzen müsst und da eine Lösung finden müsst. Nur wenn ihr euch nicht zusammensetzt, werden andere Leute für euch Lösungen finden. Deswegen finde ich, dass du nochmal das Gespräch mit dem Jugendamt suchen solltest. Okay. Im Detail alles erklärst, wie es ist und was die sagen. Ja. Schlecht wäre sicherlich auch nicht, wenn du dir einen Anwalt nimmst. Okay. Es werden viele, viele rechtliche Dinge jetzt auch geklärt werden müssen, neben den emotionalen Sachen, die nicht mehr zu klären sind. Okay. Wir werden mal uns noch ein bisschen schlau machen, Stefan, und rufen dich gleich zurück, was du jetzt alles in die Wege leiten solltest. Ja, das wäre klasse. Ne? Ja, das machen wir gerne, Stefan. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich von Sabine zurückgerufen. Ich danke dir. Sehr gerne und viel, viel Kraft für dich, Stefan. Danke dir. Tschüss. Ciao. 1.37 Uhr, Zeit für Inge. Inge ist 54. Guten Morgen, Inge. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Inge. Und was geht's denn bei dir? Ich bin Messi. Du bist Messi? Ja. Wie lange schon? Ach, eigentlich schon ewig. Aber es wurde, schaukelte sich immer wieder mal, war mal besser, schaukelte sich wieder hoch. Und ja, jetzt, ich bin eigentlich am Verzweifeln. Ich habe eigentlich an deinem 18. Geburtstag meinen Geburtstag gehabt, das am 13. April. Mhm. Wollte eigentlich mit Leuten feiern. Ich habe also gute 20 Leute eingeladen, weil ich gerne Gäste habe. Und aber ich habe denen alle am Freitag abgesagt, ich hätte ein Magen-Darm-Virus und das geht nicht. Aber ich habe es nicht geschafft aufzuräumen. Ja. Bei mir ist halt immer noch Chaos und ich... Du lebst allein in der Wohnung? Ja. Wie groß ist die Wohnung? Das ist ein Haus. Ein Haus sogar? Ja. Wie sieht es da in diesem Haus aus? Katastrophal. In jedem Zimmer? Ja. Wie viele Zimmer hast du in dem Haus? Ich habe, das sind 4,5 Zimmer plus Wohnküche und Bad. Oder eigentlich sogar 2 Bäder. Ja. Und was ist in diesen Zimmern, was ist da drin? Beschreib mir das mal. Alles Mögliche. Ich habe unheimlich viel Hobbys und habe dann immer wieder, meine Aufräumtaktik war halt oft die alles Kiste, schieb in ein Zimmer. Mhm. Ja. Ich habe jetzt seit 4 Jahren, weil ich immer irgendwo meine Geburtstage gefeiert habe, weiß ich, das kann ich halt festmachen, ich schlafe seit 4 Jahren auf der Wohnzimmercouch. Weil? Schlafzimmer zugestapelt ist. Dann kannst du auch nie in dem Schlafzimmer putzen. Nein. Wie gibt's da Probleme mit Insekten, mit Tieren, irgendwas? Nein. Aber es ist völlig verstaubt und verdreckt. Verstaubt, Spinnenweben, verdreckt, ja. Und du kannst mir nicht so sagen, was in dem Schlafzimmer alles so steht. Gerümpel. Da steht unten drunter ein Bett, dann steht eine Kiste mit irgendwelchem Bastelmaterial drin, dann sind Klamotten reingeschmissen, dann sind Bücher drin, dann steht ein Computertisch drin, dann steht ich weiß nicht was noch alles. Mhm. Aber im Schlafzimmer hat man ja normalerweise auch einen Kleiderschrank. Kommst du in deinen Kleiderschrank? Nein. Wie ziehst du dich an? Meine Klamotten sind im Moment auf 4 oder 5 Wäschekörbe verteilt. Stehen im Wohnzimmer. Da ist ja der Hauptlebensraum das Wohnzimmer im Moment. Ja, irgendwo. Wie sieht die Küche aus? Küche, gut, ich habe die letzten Wochen einiges versucht zu schaffen. Ich habe wieder einigermaßen sauberes Geschirr im Schrank, aber da steht noch eine Nähmaschine rum, dann steht eine, ach was weiß ich, alles Mögliche rum. Dann stehen, ja gut, leere Blumentöpfe, Spiele, sonstige Klamotten, Kostüme, alles Mögliche fährt da rum. Mhm. Auch, ist es in der Küche auch so, dass dort, man hört ja auch so mäßig, dass es wirklich dann große Probleme mit Ungeziefer gibt. Das ist bei dir nicht so? Gut, ich hatte im Sommer mal irgendwelche Fruchtfliegengeschichten, weil irgendwelches Obst vergammelt war oder sowas. Aber da ist im Moment absolut nichts. Wie ist es denn mit Müll, mit Hausmüll? Gut, da habe ich jetzt einiges versucht rauszuschaffen. Aber wenn ich jetzt gucke, hier bei mir liegt noch wieder ein Brot rum, was angeschimmelt ist. Steht ein Restglas Kompott im Glas, was angeschimmelt ist. Das ist schon ekelhaft. Ja, es ist ekelig. Mhm. Ich hoffe auch, dass mich eigentlich hier niemand erkennt. Und im Badezimmer, wie sieht's da aus? Gut, Badezimmer ist sogar, ich sage jetzt, besuchsfähig. Das habe ich ja geschrubbt, weil ich ja Geburtstag feiern wollte. Mhm. Ja. Gut, aber im Badezimmer kann man keinen Geburtstag feiern. Das hat ja nicht ausgereicht. Das reicht nicht. Ist der Keller auch voll gemüllt? Keller ist, jein. Da steht vielleicht ein bisschen Großstrom, aber nicht so viel wie oben. Also Keller ist noch einigermaßen verschont geblieben. Aber es klingt schon schlimm genug, was du gerade erzählt hast. Es ist schlimm. Du sagst, du hast viele Hobbys. Was sind das für Hobbys? Ich bin dabei, mal irgendwo Masken zu bauen. Ich bin Elektronikbastler. Ich mal, ich bastel sonstiges. Ich bin, ich fotografiere. Verstehe. Da kommen dann eine ganze Menge Materialien kommen da zusammen. Ja. Dann habe ich zeitweise auch so mal Kindergeburtstage ausgerichtet. Hast du Kinder? Nein. Wie lange bist du solo? Oh, eigentlich schon eine ganze Weile. Ich hatte immer bloß relativ kurzfristige Beziehungen, aber ich habe noch nie mit jemandem zusammen gewohnt. Also mit dem Partner noch nie zusammen gewohnt. Mhm. Bist du berufstätig auch noch? Ich war berufstätig bis vor knapp einem Jahr. Mhm. Und bin dann aber, ich hatte zwei Autounfälle und das war in der Probezeit und habe dann da meinen Job verloren. Was war das für ein Job, den du hattest? Eigentlich ein super Job und war eigentlich auch eine super Firma. Wenn jetzt jemand zuhört, kennen sie mich sowieso. Naja, so grob, was das ist, ein Bürojob oder? Nee, ich bin von Berufs wegen her Elektroniker und habe elektronische Geräte auf Serienreife getestet. Also, verstehe. Mhm. So, nun ist das Messitum ist ja eine anerkannte seelische Erkrankung, weißt du? Ja. Ne? Weißt du? So, und da gibt es mittlerweile, es gibt ja viele Menschen, die in der Art betroffen sind, für viele ein Riesenproblem. Es ist ja auch ein Riesenproblem, wie du es gerade schilderst. Es ist ein Problem, weil... Es macht dein ganzes Leben ja kaputt. Ja, ich habe jetzt, weil ich jetzt seit... ich war jetzt zweimal auch letztes Jahr so in der Klinik. Deshalb? Nein, gut, da wo ich den Job verloren hatte, war ich am Ende und durch die Unfälle, sage ich mal, war ich akut suizidgefährdet. Mhm. Und da war ich dann 4 Wochen drin. Mhm. Und dann eben nachher, gut, ich bin auch Diabetiker, ich kann Süßigfressen nicht lassen. Mhm. Es stimmt halt einfach alles nicht mehr. Aber du warst wegen dieser Messi-Angelegenheit noch nie in einer Therapie. Ja gut, ich gehe jetzt die letzte Zeit, also im letzten Sommer, Herbst war ich in einer Messi-Therapie. Mhm. Aber die hat, ein bisschen was gebracht, aber ich bräuchte kontinuierlicher jemanden. Ja, du bist jetzt wieder raus aus dieser Therapie. Ja, man hat mal gesagt, ich sollte im Dezember wiederkommen, dann war ich im November zum Zwischengespräch, ja, dann machen wir im Februar weiter. Dann hieß es, ich sollte in eine andere Klinik, dann habe ich mich da vorgestellt. Also wir haben Warteliste 2-3 Monate, war im Januar, jetzt ist Mitte April. Ja, du brauchst eine kontinuierliche Hilfe und eine ganz klare und stringente Hilfe brauchst du. Ich habe schon alles Mögliche probiert, es gibt aber nichts und niemand. Ich höre bei deinem Leidensdruck, der mir sagt, du willst wirklich was verändern. Ja, ich will hier raus aus dem Chaos, ich will raus aus dieser Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber... Das kann ich gut verstehen und ich stelle es mir auch äußerst bedrückend vor, so leben zu müssen wie du. Vor allen Dingen isoliert dich das ja auch, das macht dich ja einsam. Ja, gut, ich sage jetzt, ich habe noch wieder ein ganzes Stück geschafft, auszuräumen, auszumisten. Weil ich jetzt am Samstag meinen Geburtstag feiern will. Achso, du machst einen neuen Anlauf jetzt? Ja. Naja. Also das sieht man ja, wie tapfer du daran arbeitest. Ja gut, wenn ich jetzt hier gucke... Du wächst über den Kopf. Ja, ich kenne meine Freunde, Bekannten, die ich habe. Wissen die um dieses Problem? Wissen die, dass du damit Probleme hast? Die halten mich für einen Schlamper irgendwo und wie auch immer. Aber die wissen nicht, wie dramatisch das ist. die wissen nicht, wie dramatisch das ist, ja. Ich kapiere das, dass es dramatisch ist, Inge. Deswegen finde ich, dass du wirklich klare Hilfe an deine Seite brauchst. Ja. Ich weiß die Probleme, die du gerade angeschnitten hast mit Wartelisten und hier und da. Dennoch wollen wir es nur gucken, ob wir dir nicht doch noch bessere Infos an die Hand geben können, damit etwas passiert. Ja, okay. Ja? Wir versuchen es. Ich kann dir nichts versprechen, aber es ist ein Versuch wert und gut, dass du angerufen hast. Ja gut, ich bin so weit, dass ich ja um Hilfe schreie, dass ich... Mhm, das hab ich schon verstanden jetzt. Und das ist immer die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie, wenn man das wirklich so will. Ja, und das kann auch nicht so eine Therapie sein, wie sie es im Fernsehen immer haben. Dass den Leuten alles fortgeschmissen wird, dann wird sie in ihre renovierte Wohnung gesetzt. Mhm. Das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Nein. Ich muss das kapieren, dass ich aufräumen muss und dass ich wegschmeißen muss. So, und dass das auch langfristig hält. Ja. Genau, dass es nachhaltig ist. Liebe Inge, du legst bitte auf. Wir melden uns bei dir alles weiter im Hintergrund, okay? Ja, okay, alles klar. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, Inge war das. Und hier ist Ronny. Ronny ist 25. Guten Morgen, Ronny. Hallo, guten Morgen. Ja, Ronny. Hallo. Grüß dich. Und was geht's bei dir? Es geht darum, ich bin jetzt seit 3 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und seit ungefähr 4 Monaten läuft jetzt was mit ihrer besten Freundin. Zwischen dir und der besten Freundin? Genau. Warum? Und warum? Wir haben uns verliebt. Also... Ich spüre auf jeden Fall mehr als jetzt mit meiner festen Freundin. Das ist ja der Super-GAU, sich mit der besten Freundin einzulassen. Ja, das frage ich mich auch selber, aber das ist die Gefühle eben. Wie lange kennst du denn die beste Freundin schon? Wahrscheinlich dann auch so lange wie deine Freundin, natürlich. Nee, ich habe sie vor 2 Jahren kennengelernt. Also ja, 2,5 Jahren, kurz bevor ich mit ihr zusammengekommen bin. Kurz nachdem. Und wieso hat es jetzt dann gerade vor ein paar Monaten angefangen bei euch zu funken? Ja, die Chemie hat gestimmt und wir haben angefangen uns zu treffen und es hat einfach gefunkt. Und deine arme Freundin weiß von all dem nichts? Weiß von dem gar nichts, ne. Was spielst du deiner Freundin denn vor? Und ich spiele gar nichts vor, sie weiß einfach von nichts was und das ist die Sache. Aber du spielst ihr dann doch die normale Beziehung vor, die ihr führt. Ja, die nimmt aber leider ab. Also die hat drastisch abgenommen jetzt. Sexuell und alles Mögliche. Bist du zärtlich zu deiner Freundin? Bitte? Bist du noch zärtlich zu deiner Freundin? Auch weniger. Mhm. Also wir sehen uns weniger, sexuell hat alles nachgelassen und ist nicht mehr das, was es mal war. Wenn du mit deiner neuen Freundin, so will ich es mal ausdrücken. Nee, ich bin jetzt zusammen jetzt. Wir überlegen, ob wir das jetzt alles pari machen. Das wollte ich gerade sagen. Was redet ihr so? Wie soll es denn weitergehen? Ja, also wir überlegen, ob wir das jetzt offiziell machen und dass ich dann mit meiner jetzigen Freundin dann abschließe. Aber das ist halt eben auch schwer, weil es ging jetzt über 3 Jahre und da sind auch noch Gefühle da. Verstehst du? Ja, aber was gibt es da jetzt noch zu überlegen? Wenn du sagst, dass du wirklich verliebt bist in die beste Freundin deiner Freundin. Also die beste Freundin von meiner Freundin hat mir, ich will jetzt keine Namen nennen, aber sie hat mir gesagt, dass sie ihr dann mir in die Augen schauen kann, dass sie, das wird dann mit der Freundschaft von meiner besten Freundin und ihrer Freundin, das wird auseinandergehen. Also. Das wird auseinandergehen, da bin ich sicher. Das glaube ich auch. Das wird ein Riesenkrach geben und wir gucken, ob wir das am besten lösen können. Ja, aber was heißt am besten lösen? Ich rufe dich an, du musst mir raten. Ja, das kann ich dir sagen. Wenn ihr euch eurer Liebe wirklich ganz sicher seid, du und die beste Freundin deiner Freundin, wenn es nicht nur so eine sexuelle Spielerei ist, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass das eine große Liebe ist zwischen euch beiden. Das denken wir. Ja. Gegen die große Liebe kann man nicht angehen. Dann ist es so, wie es ist, aber dann müsst ihr es aber auch so schnell wie möglich der Fairness halber deiner Freundin gegenüber offenlegen. Ja, aber was passiert denn, wenn jetzt meine Freundin und ihre Freundin dann danach total verkracht sind und ich weiß ja nicht mal. Ronny, so ist das Leben, dann sind die verkracht. Ja. Du wirst keine Lösung kriegen, wo alles jetzt gut läuft. Das stimmt auch wieder. Aber ich habe mir natürlich auch gedacht, so nicht, dass ich jetzt den Weg mit ihr gehen werde und nachher ich dachte, die beiden sich dann zusammenschließen und ich nachher ganz alleine da stehe. Das kann ja auch sein. Deswegen frage ich ja, ob du dir deiner Liebe sicher bist, dieser neuen Frau gegenüber, und ob du auch glaubst, dass sie dich wirklich auch liebt. Also ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, weil ich weiß selber nicht. Also es gibt keine Versicherung, keine hundertprozentige Versicherung in der Liebe, nirgendwo. Das stimmt schon, weil der Sex mit ihrer besten Freundin ist natürlich viel besser als mit meiner Freundin. Und da funkt auch viel mehr und ja, du bist ja jetzt schon ein extremes Risiko eingegangen, indem du dich darauf eingelassen hast. Ja, sie mit. Sie mit, natürlich, ja klar. Und jetzt müsstet ihr, finde ich, auch die Konsequenzen ziehen. Zumal du ja sagst, dass die Beziehung zu deiner Freundin sowieso nicht mehr so toll läuft. Ja, ja. Ja, wie auch, weil du mit den Gedanken natürlich bei der anderen Frau bist. Ja, mach saubere Verhältnisse. Damit du auch, ich meine, du bist jetzt schon genug angreifbar, dass du es hast parallel laufen lassen. Jeder Tag, den du länger wartest, machst du dich mehr schuldig. Und ja, ich spiele auch mit dem Gefühl von meiner Freundin, das ist ja auch nicht... Ja, natürlich. Das ist für deine Freundin ist das wirklich eine Katastrophe, wenn sie das erfährt. Die verliert dich und die verliert ihre beste Freundin. Ja, aber es kann auch sein, dass die beiden sich dann, wenn sie sich gestritten haben oder danach irgendwie aussprechen sollen, also, dass die beiden sich dann verbünden sollten. Und sagen so, pass mal auf, wir waren jetzt sehr lange beste Freundinnen und warum drin, dann spielst du dich einfach um. Dann stehe ich allein da. Das ist das Risiko, Ronny. Ja. Das ist das Risiko. Das musst du eingehen. Ja, also wir hatten es letztes Mal fast erwischt jetzt, die beste Freundin. Bitte? Wir hatten es letztes Mal fast erwischt, als sie bei mir vor der Haustür stand. Ah ja. Ich da mit ihr gerade zugange war und... Ja komm, nee, komm, du musst reinen Tisch machen. Das ist alles schäbig, das geht nicht. Wie gesagt, du stehst auch sehr blöd da, wenn du das noch länger so hinziehst. Klare Verhältnisse mit allen Risiken, dann weht dir vielleicht der Wind um die Nase, aber so ist es halt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Das ist eine klare Meinung von außen. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal gucken, dass die quasi Affäre von mir jetzt, dass sie da 100% einverstanden ist, dass wir da von den Weg gehen, weil sonst hat doch keinen. Nein, ja genau. Ihr müsst das beide natürlich dann auch klären und dann euch einigen. Ja, klar. Ja. Dann wünsche ich viel Glück, Ronny, und alles Gute. Danke. Ich wollte noch den Sam grüßen aus Brühl. Okay. Danke, ne? Danke. Viele Grüße aus Düsseldorf. Tschüss, Ronny. Ciao. Wer immer das auch gewesen sein mag, hier ist Vincent. Und Vincent ist 22. Guten Morgen, Vincent. Hallo, Domian. Hallo, Vincent. Und zwar ist das bei mir so. Wir hatten von unserer Schule aus, also ich bin auch Schüler, bin zweimal sitzen geblieben, und wir hatten einen Kurs von der Polizei aus, wo wir im Grunde Unfallbilder gezeigt bekommen haben und es waren Angehörige da, die erzählt haben, dass ihr 15-jähriger Sohn vor 4 Jahren gestorben ist und so weiter. Mhm. Aber genau das Gegenteil von dem, was passieren sollte, ist bei mir passiert, weil es hat mich emotional überhaupt nicht mitgenommen. Mhm. Und dann habe ich drüber nachgedacht und es ist mir aufgefallen, dass es bei allem so ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von den Anschlägen in Boston höre oder solche Dinge halt, die nehmen mich emotional nicht mit. Also alles, was mit Menschen zu tun hat, die ich nicht kenne, mit denen ich nicht befreundet bin, die mir was bedeuten, nimmt mich das nicht mit. Das ist dir dann egal, es ist neutral. Ja, es berührt richtig, dich. Ja, nicht. Genau. Es berührt richtig, dich. Richtig. Auch wenn du von schweren Katastrophen irgendwas hörst im Fernsehen, Erdbeben oder so etwas. Ja, richtig, genau. Also ich nehme das dann wahr, ist schon und ist auch heftig, wenn sowas passiert, aber ich habe jetzt keine, ich weiß nicht, also ich habe keine Emotionen dafür. Kein Mitgefühl. Genau. Wir hatten zum Beispiel nach diesem Kurs, wurden wir in einzelne Räume noch gebracht, wo dann Seelsorger kamen und Ärzte und Feuerwehrleute, die halt alles mitgemacht haben. Mhm. Und jeder hat mit denen über irgendwas gesprochen, jeder war fertig, hat angefangen zu weinen, was weiß ich. Mhm. Und bei mir gar nicht. Mhm. Wirklich nichts. Hörst du hin und wieder diese Sendung, meine Sendung? Ich höre die jeden Abend. Ah ja, dann hörst du hier ja auch oft sehr, sehr traurige und berührende Dinge. Geht's dir denn bei der Sendung ganz genauso? Ja, ganz genau. Ich nehme das dann wahr, ich höre mir das halt gerne an, aber es nimmt mich nicht mit. Mhm. Wie? So, jetzt gehen wir, das sind ja alles dann Menschen, die weit weg sind von dir, von denen du dann im Fernsehen hörst oder hier bei uns erzählt bekommst. Wie ist es denn, wenn in deinem engen Umfeld etwas passiert? Das nimmt mich wieder auch mit. Es ist nur bei Leuten, die ich nicht persönlich kenne, die mir nichts bedeuten, wenn ich nicht sagen. Klar, jeder Mensch hat einen Wert, aber die mir persönlich jetzt, weißt du? Mhm. Was war denn das, sagen wir mal, das Traurigste, was dir bisher so in deinem Leben wirklich passiert ist, wo du wirklich traurig warst oder wo du vielleicht sogar geweint hast? Das ist eine gute Frage. Aber es gibt bestimmt mehrere Situationen. Also ich bin immer noch recht mitgenommen, weil mein Vater sich von meiner Mutter getrennt hatte, da war ich aber ganz klein. Mhm. Zudem habe ich hab Kontakt zu ihm gehabt, aber es sind halt Sachen wie, dass er Unterhalt kürzt und dann so immer wieder, dass wir wirklich dann knapp bei sowas nimmt mich mit. Mhm. Aber so richtig, ich weiß nicht, einmal lag meine Mutter im Krankenhaus, da war ich recht fertig, aber sonst. Ja, wer ist dir der nächste Mensch? Deine Mutter? Nee, meine Freundin. Die Freundin. Nehmen wir mal nur mal so nur ein Gedankenspiel jetzt für diese Thematik. Wenn deine Freundin sterben würde. Mhm. Dann wäre ich fertig mit der Welt. Dann wärst du fertig mit der Welt. Mhm. Das ist ja klar. Also es gibt eine Ausnahme. Also eine Ausnahme, will ich ja nicht sagen. Und zwar meine Tante hat vier Söhne. Nee, schon gar nicht vier Kinder, tut mir leid. Und einen Sohn und drei Töchter. Mhm. Und der eine Sohn davon, der ist heroinabhängig gewesen, beziehungsweise immer noch, hatte mehrere Entzüge und so weiter. Und die Tochter von ihm lebt halt bei meiner Tante. Sie zieht die Oma zieht die halt im Grunde auf. Mhm. Und das ist der einzige, der wirklich auch von meiner Familie ist, den ich wirklich kenne, bei dem ich nichts an Emotionen habe. Bei ihm geht es mir genauso wie bei allen anderen. Mhm. Also wenn er jetzt, weil ich weiß, was er gemacht hat, also bei ihm ist das genau dasselbe. Mhm. Ich bin halt sehr emotionslos. Ja, aber deswegen habe ich jetzt auch das mit deiner Freundin gefragt oder vielleicht auch, wenn deine Mutter sterben würde, wie das wäre. Das wäre wahrscheinlich dann auch sehr schlimm für dich. Ja, klar. Das heißt für mich aber, dass du schon mal auf jeden Fall zur Empathie, zum Gefühl fähig bist. Es gibt auch Menschen, die selbst nicht reagieren, wenn im ganz engen Umfeld etwas Trauriges passiert oder jemand stirbt. Das ist dann schon ein großes Problem dieser Person. Das ist dann schon was Pathologisches. Mhm. In deinem Fall bin ich mir nicht so sicher. Das soll mal auf jeden Fall gleich meine Psychologin nochmal abklopfen, ob sich das vielleicht noch gibt. Du bist noch sehr jung. Ja. Oder ob das irgendein Hinweis auf etwas ist. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen halt an meiner Jugend liegt, weil dadurch, dass meine Eltern getrennt waren und meine Oma noch wir hatten auch recht viel Stress mit ihr und da gab es immer viel zu tun, die war recht alt, hatte ich immer sehr, sehr viel Stress mit meiner Mutter. Also das hatten wir sind genau gleich gewesen und wir haben uns gegenseitig, also man war so abgeerdet, sie hat das gesagt und es war mir im Grunde völlig egal, was sie gesagt hat. Also nicht jetzt, wenn jetzt passieren würde, ist ja was anderes. Und ich meine jetzt, wenn sie gesagt hat, mach das und das und das, das war mir alles vollkommen egal. Ich habe immer richtig, richtig Stress mit ihr gehabt und das hat mich in dem Punkt sehr stark abgehärtet. Das kann natürlich sein, dass dadurch diese Blockierung auch kommt. Dass das in irgendeiner Form eine Blockade ist. Haben das andere Leute gemerkt da in der Schule, dass du da so cool darauf reagiert hast? Nee, ich denke nicht. Ne? Ja. Ich habe mich halt einfach nicht dazu geäußert. Ich meine, das ist ja schon sehr, sehr klug, dass du das selbst in diese Richtung führst, wo es herrühren kann. Meistens ist das der richtige Weg, wenn man selbst schon die Idee hat. Wir vertiefen das mal noch im Hintergrund. Einverstanden? Ja, klar. Das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Gerne. Vincent, alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Patricia Unger. Und morgen heißt unser Thema Schmutz. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich nicht waschen oder ganz selten waschen. Die in sehr verschmutzten Wohnungen hausen, die einen schmutzigen Beruf haben, die vielleicht obdachlos sind und deshalb gezwungen sind, im Schmutz zu leben oder vielleicht auch im Dreck, im Müll nach irgendwelchen Sachen suchen müssen. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die Schmutz als Fetisch haben, in allen Varianten. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt gerne mailen, domian@wdr.de oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen geschaltet oder gerne natürlich auch während der Sendung. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Wir sind wieder da, morgen 1 Uhr Radio Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin, tschüss.